Deutschland. Das sind Berge, Wälder, Täler, Ströme, Zuflüsse und Quellen. Das sind Städte und Dörfer. Es sind Burgen, unzählige Burgen auf unzähligen Bergspitzen. Die meisten zerfallen, einige erhalten bis heute. Es sind Wiesen, Bäche, Seen und Weiher. Es sind Alpengipfel, weiß von ewigem Schnee. Das ist Deutschland. Aber es ist nicht Deutschland durch sich selbst, sondern durch den deutschen Menschen, der es bewohnt, und den deutschen Geist.